sind also in Jesus Christus zwei Naturen. In Jesus Christus, der Gott und Mensch ist, sind zwei Naturen, die göttliche und die menschliche. Die göttliche Natur, die von Ewigkeit her ist, und eine menschliche Natur, die er eben, wie dieser Artikel des Glaubensbekenntnisses so schön sagt, aus Maria der Jungfrau angenommen hat durch das Tun des Heiligen Geistes. Es wird dem Heiligen Geist zugeschrieben, die Entstehung der menschlichen Natur im Schoßteil der höchsten Jungfrau Maria, die Frage 85 gesagt hat, weil dies ein Werk der Güte und der Liebe Gottes ist. Und diese Werke wird dem Heiligen Geist zuschreiben. Ja, es sind also zwei Naturen, die göttliche und eine menschliche Natur, das heißt ein menschlicher Leib, eine menschliche Seele in Jesus Christus. Die menschliche Natur besteht ja aus Leib und Seele.